Kapitel 05. Herzliche Grüße von Haus zu Haus, Getz, Weizsäcker Hoggan verkennt die Bedeutung dieses Briefes völlig, wenn er schreibt, Burkhardts Besuch in Berlin rief in der westlichen Presse die übliche Flut fantasievoller Gerüchte hervor. Weizsäcker schrieb Burkhardt nach Genf und riet ihm, diese Geschichten einfach zu ignorieren, Hoggan, S386, er kann sich offenbar nicht vorstellen, warum Weizsäcker von dem Gespräch alles das wiederholt, was er in seine offizielle Aufzeichnung übernommen hat und nicht auch das, was sonst gesprochen worden war. Adab V Nummer 138, 159 Die Geschehnisse im Hintergrunde Wenzel Jaksch, der sudetendeutsche Bundestagsabgeordnete der SPD und Präsident des Bundes der Vertriebenen gewährt uns in einem Artikel, den er am 22. Dezember 1940 in London unter der Überschrift Unser Einsatz in der Halbmonatsschrift der Sozialdemokrat veröffentlichte, einen rüde Blick auf den 14. März 1939 und seine damaligen Gedankenflüge in die Zukunft, 14. März 1939 in Prag. Gewitterwolken am politischen Horizont Mitteleuropas. Der Faschismus hat die Pränk erhoben, um das, was übrig geblieben von der UN-Abhängigkeit der Tschechoslowakischen Republik, zu zerschmettern. In dem kleinen Redaktionszimmer Fochowa 62 sitzt der Mann, dessen Umsicht die Elite des antifaschistischen Sudetenlandes, 3000 Menschen an der Zahl, ihren geordneten Rückzug aus der verlorenen Schlacht verdankt. Ob zwar die große Mehrheit der Gefährdeten zu dieser Zeit schon in Sicherheit ist, harrt er noch bei den in Prag Verbliebenen aus. 24 Stunden später wird er vom Todfeind gehetzt sein. Wir, einige junge Genossen, sind bei ihm. Wir sprechen von der Zukunft der Bewegung. Sorgenvoll drängt sich die Frage auf unsere Lippen, angesichts des neuen Schlags, zu dem der Faschismus soeben ausholt, wie lange noch? Wann werden UN-Zierfahnen wieder wehen? Wie lange wird unsere Emigration dauern? Er sagt, Genossen, es ist heute schwer, Prophet zu sein. Natürlich vergessen wir über unserem Rettungswerk unsere politische Zukunft nicht. Eines ist sicher, der europäische Krieg kommt, nur können wir heute noch nichts sagen, wann. Es wird in diesem Krieg kein neutrales Land geben, denn es wird ein totaler Krieg sein. Wir verlegen daher den Schwerpunkt unserer Emigration außerhalb Europas und wir werden uns nicht von Jahr auf Jahr auf den Zusammenbruch des Nazi-Regimes verlassen, sondern unsere Emigration auf lange Sicht planen. Wir werden in der Lage sein durchzuhalten, auch wenn es 10 Jahre dauern sollte. Dauert es nicht so lange, umso besser. Als die Kreidefelsen Englands vor unseren Augen aus dem Meer emportauchten, da glaubten wir alle, dies wird nur eine Übergangsstation sein und ahnten noch nicht, dass ein Jahr später an dieser Küste die Flut des Faschismus brechen wird. Stern zum 16. März 1939 Am 14. April 1939 behaupteten die beiden Journalisten Allen und Pearson in der Washington Times Herald und anderen Zeitungen, dass Präsident Roosevelt am 16. März in einer Not von der britischen Regierung gefordert habe, die bisherige Politik des Ausgleichs mit Deutschland aufzugeben, da es sonst nicht mehr mit amerikanischer Hilfe rechnen könne. Für die Bestätigung dieser Behauptung habe ich nicht die geringste Unterlage gefunden und ein bedeutender amerikanischer Historiker hält sie im Hinblick auf 160 die Geschehnisse im Hintergrunde die Unzuverlässigkeit der Quelle für unwahrscheinlich. Stern, Wirsing, S238F. In den Tagen vom 12. 16. März 1939 müssen die Regierungen von Frankreich und England zwar auf verschiedenen Wegen, doch aus der gleichen Quelle eine bedeutsame Nachricht erhalten haben, die zumindest die englische veranlasste, bei ihrer künftigen Politik gegen Deutschland das zunächst ahnungslose Polen zum Gegenstand einer Aktion zu machen, die in den folgenden 14 Tagen vorbereitet und am 31.03.1939 als britische Garantie für Polen verkündet wurde mit dem ausdrücklich genannten Zweck, eine gemäß der deutsch-polnischen Erklärung vom 26.01.1934 vorgesehene Direktverständigung unmöglich zu machen. Der polnische Botschafter in London, Graf Rakczynski berichtet noch 1962 in seinem Buche in Allied London S12, zitiert nach Udo Walendi, Wahrheit für Deutschland S241, es ist nicht sicher, wer verantwortlich war, aber wahrscheinlich war es Halifax. Vor allem weiß ich nicht, wie die britische Regierung in Erfahrung gebracht hat, dass die Situation für eine solche Garantie reif war. In keinem Fall waren wir es, die es ihr erzählten. Mit dieser Feststellung hat er leider nur zu Recht, denn die zahlreichen Spuren, die sich trotz aller seit 1945 dazu aufgewendeten Mühe nicht ganz verwischen lassen, führen zu anderen Quellen, die bezeichnend genug in Deutschland liegen, und über die gewisse Wahrheiten zu sagen heute noch nicht angebracht erscheint. Deutscher Bericht für England am 17.03. schrieb der britische Botschafter in Paris, Sir Eric Phipps, in einem Ich habe das Folgende aus einer Quelle erhalten, die Brief an Lord Halifax, sich bisher als vollkommen zuverlässig erwiesen hat. Diese Nachricht kommt aus einem Kreis, der in enger Berührung mit Göring ist, und ist von einer Person bestätigt, die in enger Berührung mit dem Vatikan steht. Hitlers persönlicher Wunsch, unterstützt von Göring, Himmler, Ribbentrop, Goebbels und Reichenau, ist es, noch vor Juni oder Juli gegen Großbritannien Krieg zu führen. Das Heer ist jedoch noch unschlüssig, wie es sich gegenüber Hitler verhalten soll, und, wenn gewarnt, würden sie nicht wünschen, gegen Großbritannien und Frankreich zu kämpfen. aber diese Warnung muss deutlich und bestimmt sein. Der einzige Weg, das Heer zu überzeugen, dass wir es ernst meinen, ist die Abberufung der beiden Botschafter von Berlin, begleitet von einer sehr festen Erklärung, welche sagt, warum sie zurückgezogen worden sind. Es ist wenig Zeit zu verlieren, aber das Heer ist nicht einer Meinung mit Hitler. Da sie jedoch bisher mit den Ratschlägen, die sie Hitler gegeben haben, Unrecht gehabt haben, müssen sie mit etwas Fühlbarem und Eindrucksvollem überzeugt werden. Mein Informant meint, dass die Abberufung der Botschafter in Deutschland 161 die Geschehnisse im Hintergründe als eine schreckliche Sache angesehen und viele Augen öffnen würde. Er glaubt, dass Frankreich die Lage nicht erkennt und sagte mir unter strengstem Vertrauen, dass er beabsichtigt, die gleiche Warnung M. Daladier, M. Barnett oder M. Rinaudi zu geben. Ich muss für all dies um die äußerste Verschwiegenheit bitten. Wenn es herauskommt, würden Leute in Deutschland ihr Leben verlieren. Mein Informant drang äußerst ernstlich darauf, dass nichts von dem, was Deutsche zu Henderson sagen würden, Glauben geschenkt werden sollte. Anschließend möchte ich hinzufügen, dass mein Informant stets ein warmer Bewunderer der Münchener Politik des Premierministers war. Er sagte mir gerade vor München, dass Krieg abgewendet werden würde. Er ließ mich versprechen, nicht seine Identität zu enthüllen, DBFP 4 Anhang I, 9, S 596, der Leser muss berücksichtigen, dass die Aussprache zwischen dem Informant und dem Botschafter sicher vor dem 17.3. lag und wahrscheinlich nach London voraus telefonisch durchgegeben wurde. Rudolf Pechai schreibt in seinem Buche Deutscher Widerstand S 292f, ich bin dann 1939 im März, April und Mai in London gewesen und habe mit einwandfreien Belegen auf Hitlers Kriegsabsichten hingewiesen. Dies alles geschah in Zusammenarbeit mit Hans-Erich Hack und einem Manne, der dank seiner Stellung in der militärischen Abwehr, seinen hervorragenden Gaben, seinem Hass gegen Hitler und seinem großen persönlichen Mut durch seine Beziehungen zu ausländischen Stellen unsere Arbeit wesentlich gefördert hat. Ich habe ihn 1934 durch Edgar Jung kennengelernt. Er ist der Hauptmann außer Dienst Hans Ritter, ein alter Weltkriegsfliegeroffizier der deutschen Armee. Was Ritter und seine Frau in dem Kampf gegen Hitler geleistet haben, verdient höchste Anerkennung. Sie beide haben ebenso wie Hack und Baron und ich diese Fäden gesponnen unter unmittelbarer Lebensgefahr. Unser ganzer Kreis hat gegen die Bedrohung des Abendlandes den Kampf früher aufgenommen, als es das Ausland getan hat. In London war ich während meines dreimaligen Besuches sehr viel mit dem früheren Reichskanzler Dr. Heinrich Brüning zusammen und dürfte mich seines klugen Rates erfreuen, und Hermann Rauschenin kam von Paris nach London, um mich zu sprechen. Gottfried Trevianus, der nach England emigrierte, ehemalige deutschnationale Minister Gottfried Trevianus bekennt, europäische Publikation, Die Vollmacht des Gewissens, S 52, ich bin von 1934-1947 verhindert gewesen, in der Heimat zu sein. Es bedarf keines Wortes, dass ich umso eindringlicher, umso ernsthafter Tag und Nacht die 162 die Geschehnisse im Hintergründe Frage überlegt habe, was geschehen könne, um den Krieg, den ich seit 1935 kam Mensa, zu verhindern. Im März 1939 teilte mir ein befreundeter Generalstabsoffizier mit, Anfang Mai sei damit zu rechnen, dass Hitler zu einer Weltenwende aufbreche. Ich habe sofort Neville Chamberlain auf dem Wege über Sir Horace Wilson davon in Kenntnis gesetzt, nach meinem Dafürhalten bestehe Gefahr, dass Hitler in dem Glauben, von der englischen Regierung Blind Power zu haben, den Selbstmord Deutschlands und die Vernichtung des Equilibriums in Europa gegenüber Asien vorhabe. Gordelers Vorschläge an die Alliierten. Karl Gordeler verfasste nach Prag ein Friedensprogramm, das nach Gerhard Ritter wohl auch dazu bestimmt war, in London, Paris und Washington Zutrauen erwecken zu einer neuen, von ihm selbst zu leitenden Reichsregierung aus Männern der Opposition. Er schlägt vor, zunächst eine engere Gemeinschaft zwischen England, Frankreich und Deutschland zu bilden als Kern eines neuen, europäischen Staatenbunds, und zwar durch vertragliche Abmachungen folgenden Inhalts. 1. Um die letzten noch aus dem Versailles-Vertrag stammenden Spannungen zu beseitigen, soll die Frage des polnischen Korridors aus der Welt geschafft werden durch einen friedlichen Ausgleich deutscher und polnischer Interessen. Deutschland soll außerdem ein möglichst großes und entwicklungsfähiges Kölö-Nile-Gebiet in Übersee erhalten und so weit wie möglich Zutritt für deutsche Siedler in geeigneten Kolonialgebieten Englands und Frankreichs. 2. Zur Wiederherstellung der Rechtssicherheit in Europa soll die Tschechoslowakei als unabhängiger Staat in den Grenzen des Münchener Abkommens restauriert, zugleich aber neutralisiert werden mit internationaler Garantie ihres Bestandes. Deutschland erklärt, im Südosten keine politische Hegemonie zu erstreben. Die UN-Abhängigkeit der europäischen Staaten wird garantiert, soweit sie es nicht für gut finden, untereinander Bindungen einzugehen, die ihre Souveränität begrenzen. Der Wirtschaftsverkehr steht allen Völkern zu den gleichen Bedingungen offen, was wechselseitige Wirtschaftsverträge einzelner Staaten und Staatengruppen, auch zollpolitischer Art, nicht ausschließt. Deutschland muss den Vorgängen an seiner Ostgrenze nach den Erfahrungen seiner Geschichte stets ein besonderes Interesse entgegenbringen. Dies muss im Rahmen des vernünftigen Gleichgewichts gestattet sein. Hier ist wohl an das Recht zu selbstständiger Abwehr polnischer oder russischer Übergriffe gedacht. Deutschland garantiert den gegenwärtigen legalen Besitzstand im Mittelmeer, und zwar für die nächsten 10 Jahre auch mit militärischen Mitteln. 3. Die hier den Westmächten angebotene deutsche Bereitschaft zur Waffenhilfe wird noch dadurch erweitert, dass Deutschland sich bereit erklärt, durch jedes zweckdienliche Mittel daran mitzuwirken, dass der wirtschaftliche Besitzstand des Westens in Ostasien in vollem Umfang wiederhergestellt wird. Dafür wird es auch 163 die Geschehnisse im Hintergründe militärische Machtmittel zur Verfügung stellen, falls die Korridorfrage vorher bereinigt und die Finanzierung eines solchen kriegerischen Unternehmens GE sichert ist. Ritter, Karl Gordeler, S216 FF. Die weiteren Punkte des Programms befassen sich mit finanziellen, währungstechnischen Problemen und Fragen der Abrüstung und Zusammenarbeit der Völker. Interessant im Hinblick auf die Vorschläge Gordelers ist die Tatsache, dass er noch im September 1943 auf die Frage des Generalfeldmarschalls Kluge, welche Verständigung seiner Ansicht nach mit den Engländern erzielt werden könnte, antwortete, im Osten die Grenze von 1914. Österreich und Sudetengebiet bleiben deutsch, Südtirol bis Bozen-Meran wird wieder deutsch, Eupen-Malmedy bleiben deutsch, über Elsass-Lothringen wird zwischen Deutschland und Frankreich unmittelbar verhandelt, keine Antastung der deutschen Souveränität, keine Reparationen, aber gemeinsamer Wiederaufbau Europas, Wirtschaftszusammenschluss, Karl Heinrich Peter, Spiegelbild einer Verschwörung, Kaltenbrunner Berichte, S411, die zurückgehaltene Instruktion vom 23. März 1939 am 23. März 1939 ließ der Reichsaußenminister V. Ribbentrop eine Instruktion für den eben nach Warschau zurückgekehrten Botschafter V. Moltke entwerfen, die im Allgemeinen die gleichen Gedanken enthielt, wie sie der Reichsaußenminister in seiner Aufzeichnung über seine Unterredung mit Botschafter Lipski am 21. März zum Ausdruck brachte. Neu waren in dem Entwurf lediglich zwei Passagen, die den deutschen Wunsch auf baldige Klärung der strittigen deutsch-polnischen Frage zum Ausdruck brachten. Sie lauteten, unsere Eins. Der Führer lege entscheidenden Wert darauf, dass die Danziger Frage jetzt bald einer Lösung zugeführt werde. Sowohl die Entwicklung der allgemeinen politischen Lage als auch die Entwicklung der Verhältnisse in Danzig selbst drängten auf eine solche baldige Lösung hin. Ein längeres Aufschieben der Frage könne nach Überzeugung sehr leicht zu einer Lage führen, die dann eine Freundschaft wenn leer Regelung im Sinne der von uns gewünschten großzügigen Ausgestaltung und Vertiefung der deutsch-polnischen Beziehungen zumindest sehr erschweren, nicht unmöglich machen würde. Polen möge daher nicht den schweren Fehler begehen, sich auf einem Zustand zu versteifen, der sich auf die Dauer doch als unhaltbar erweisen müsse. Nachdem wir der polnischen Regierung nun eine Lösung auf den vorstehend angeführten Grundlagen schon zu wiederholten Malen 164 die Geschehnisse im Hintergründe könnten angeboten hätten, ohne darauf ein positives Echo zu hören, könnten wir dieses Angebot selbstverständlich nicht in Infinitum wiederholen. Vielmehr sei der Führer entschlossen, falls sich die polnische Regierung auch jetzt rein passiv oder aus Weichend verhalten sollte, sein Angebot ein und für alle Mal zurückzuziehen, da wir eine solche Haltung Polens nur als direkte Ablehnung unserer Absichten und als eine grundsätzliche gegen das Dritte Reich gerichtete Einstellung interpretieren. Adab 6 Nummer 73, Staatssekretär V. Weizsäcker hatte nun am Abend noch den Botschafter V. Moltke telefonisch beauftragt, sich sofort bei Außenminister Bied vorsorglich anzusagen, da er der Botschafter voraussichtlich am 24. März eine neue Instruktion erhalte, die er Bied zu überbringen habe. Anmerkung Nummer 1 zu Dag. Nummer 73, am frühen Morgen des 24. März traf nun der Bericht des Botschafters V. Moltke ein, in dem er über die Reaktion Polens auf die Rückkehr Memmals zum Reich berichtet. Die Aufregung in der polnischen Bevölkerung hat nach der Rückkehr Memmals zum Reich noch erheblich zugenommen. Der Hauptgrund dafür ist, dass allgemein befürchtet wird, dass nunmehr Danzig und der Korridor an die Reihe kommen. Die Regierung scheint die Memmelfrage wesentlich ruhiger zu beurteilen und der Staatssekretär Arcis Cevelci sprach mir gegenüber zwar von einer sehr unangenehmen Überraschung, bemerkt aber im Übrigen, dass es im Wesentlichen eine Sorge der Signatarmächte sei. Immerhin zeigt die schon seit einigen Tagen vereinzelt beobachtete, seit gestern aber im verstärkten Maße vorgenommene Einberufung von Reservisten, dass die Regierung es für angezeigt hielt, nach außen, namentlich aber nach innen, zum Ausdruck zu bringen, dass Polen sich keine Beeinträchtigung lebenswichtiger Interessen gefallen lassen wird. Adab 6 S81, diese Ausführungen bewogen Hitler, den Reichsaußenminister zu bitten, das entworfene Telegramm nicht absenden zu lassen, und außerdem solle V. Moltke den erbetenen Besuch bei Herrn Beck absagen. V. Weizsäcker schreibt dazu folgenden Brief an Botschafter V. Moltke, Adab 6 Nummer 88, Berlin, den 24. März 1939 streng persönlich lieber Moltke. Ich schulde Ihnen ein zusätzliches Wort zu unserem soeben geführten telefonischen Gespräch, nach welchem Sie gebeten werden, Ihre angesagte Unterhaltung bei M. Inistöbeck zur Ergänzung des Gesprächs Lipski V. Ribbentrop vom 21. DM wieder abzusagen. Der Herr Reichsaußenminister hat mir diesen Auftrag gegeben, nachdem er den Entwurf des Erlasses an Sie dem Führer unterbreitet hatte. Ich gebe mir Rechenschaft davon, dass dieses jetzt stattgehabte Verfahren für Sie etwas Unbequemes hat 165 die Geschehnisse im Hintergründe und vielleicht sogar zu gewissen politischen Kombinationen Anlass geben könnte. Daran ist aber nichts zu ändern. Tatsächlich war der Inhalt des an Sie zu richtenden Erlasses nicht weit ab von dem Gespräch vom 21. DM, er war nur etwas schärfer formuliert und stellte die Polen sozusagen vor die Option, Feind oder Freund? Unsere Freundschaft hätten sie in der bewussten Weise zu bezahlen gehabt, gleichzeitig aber auch das ihnen geläufige Geschenk einer Grenzanerkennung auf 25 Jahre erhalten. Ich enthalte mich in dieser Abendstunde einer weiteren Auseinandersetzung, vermute aber, dass Herr Beat sich nach Kräften der erwähnten Option zu entziehen suchen wird. Über die Folgen eines solchen Ausweichens kann ich nur Kombinationen anstellen, die Herr von Schelliha Ihnen mündlich von mir übermittelt, damit, dass Herr V. Weizsäcker seine Kombinationen zur mündlichen Überbringung an Moltka, dem nach Warschau zurückkehrenden Legationsrat V. Schelliha, anvertraute, hatte er den Bock zum Gärtner gemacht, denn Herr V. Schelliha stand in Diensten der Sowjets. Er belieferte unter dem Decknamen der Arie die Sowjets mit Informationen über die deutsch-polnischen Verhandlungen in Warschau, den Drei-Mächte-Pakt, die erwartete Aufteilung kleinerer Nationen in der von Deutschland geforderten Koalition und so weiter, David J. Dalin, die Sowjetspionage, S-152, Schelliha wurde 1942 hingerichtet. Es war daher kein Wunder, dass der amerikanische Botschafter Bedal an Präsident Roosevelt kappelte, am 25. März, Beck teilte dem britischen Botschafter mit, dass Hitler ihn drängte zur Erledigung der Danzig-Verhandlungen vor Ostern, übrigens nehme ich an, dass Beck nicht die Möglichkeit ausschließt, dass Berlin eine mögliche Unruhe in Danzig zeitlich bestimmt, um Becks London-Reise zu verhindern, Foreign Eastern Relations, S-101, am 26. März, Polen heute auf Kriegsfuß, welcher rasch und ruhig erreicht wurde. Haltung des Volkes ruhig, aber entschlossen, Polens Unversehrtheit bis zum letzten Mann zu verteidigen, aus Warschau eine Nachricht des Inhalts gesandt habe, dass Hitler, Foreign Eastern Relations, S-102, am 28. März unterrichtete der USA-Botschafter Kennedy Lord Halifax, dass sein Kollege Bedal meint, Ribbentrop hätte sich mit dem Memelland große Verdienste erworben und dass aufgrund dessen Ribbentrop nun auf eine unmittelbare Aktion gegen Polen drängte und dabei darauf hinweise, dass Großbritannien und Frankreich Polen nicht unterstützen werden und dass dieses Versagen bewirken würde, die amerikanische Meinung von Frankreich und Großbritannien zu entfremden. DBFP 4 Nummer 571, Lord Halifax gibt diese Nachricht an die britischen Botschafter in Warschau und Berlin weiter. Botschafter KNARD telegrafiert an Lord Halifax, dass dem USA-Botschafter diese Information von einem deutschen Journalisten gegeben wäre, der 166 die Geschehnisse im Hintergründe mit einer amerikanischen Presseagentur in Berlin in Verbindung stehe und sich bei früheren Gelegenheiten als zuverlässig gezeigt habe. In Warschau war zu dieser Zeit Rudolf Hernstadt Korrespondent mit besten Beziehungen zur Sowjetbotschaft. Er war auch der Mann, der Herrn V. Schelliha den Sowjets zugeführt hatte. DBFP 4 Nummer 577, A. von Ribbentrop, Verschwörung gegen den Frieden, S-328, so gut also waren unsere Gegner über wichtigste Angelegenheiten orientiert. Es ist notwendig, darauf hinzuweisen, dass Hoggan fälschlicherweise den Instruktionsentwurf vom 23. März als abgegangen betrachtet, und zwar auf Seite 423 am 21.3. und auf Seite 430 am 24.3., sodass alle von ihm daraus gezogenen Schlussfolgerungen falsch sind. Gordelers Denkschrift an den Papst. Am 23. März richtete Gordeler eine Denkschrift an den Papst. Sie sucht den Sturz Hitlers und Mussolinis, dieser Träger eines totalitären Staatssystems, als dringendes Interesse der christlichen Kirchen hinzustellen. Ihr Verfasser rät deshalb, die Kirchen sollten unter päpstlicher Führung der Welt verkünden, dass die Welt einen wahren, gerechten und glücklichen und dauernden Frieden haben kann, wenn sie sich von diesen beiden Gewalthabern befreit. Zu diesem Zweck sollte ihrem Regiment die Zufuhr aller Rohstoffe, die sie doch nur zu kriegerischen Zwecken missbrauchen werden, gesperrt werden, eine Maßnahme, die nur dann praktisch wirksam wird, wenn man die Rohstoffe den bisherigen Lieferanten abkauft und so lange stapelt, bis der Friede gesichert ist. Mussolini sollten keine Konzessionen irgendwelcher Art von den Friedensmächten mehr gewährt werden, dagegen sollten der italienische König und Kronprinz darüber verständigt werden, dass sie für ihr Volk alles Lebensnotwendige erreichen können, wenn sie sich von Mussolini trennen. Wird ein solcher Entschluss in die Tat umgesetzt, so erntet die Welt noch in diesem Jahr die Früchte wahren Friedens. Damit entfällt auch der sonst unvermeidbare Zwang, die Hilfe Russlands in Anspruch zu nehmen. YEC, Ritter, S-215, Theo called by Lord Vensititiat am Sonntag, den 26. März, nachmittags 3 Uhr suchte Theo called, Botschaftsrat und zeitweise Geschäftsträger der deutschen Botschaft in London, Lord Vensititiat, den Hauptberater der englischen Regierung, in seiner Wohnung auf, um ihn von den damals noch nicht kriegerischen Plänen Hitlers gegen Polen richten. Lord Vensititiat erwiderte mir, dass die britische Regierung jedes Vertrauen zu der gegenwärtigen deutschen Regierung verloren habe und daher entschlossen sei, Polen eine Garantie seiner Grenzen zu geben. Ich wies demgegenüber darauf hin, dass es für die deutsche Opposition schwierig sei, gerade in der Danziger und in der Korridorfrage eine für beide Teile, Polen und Deutschland, tragbare Lösung blockiert zu sehen durch eine britische Garantie. Die beabsichtigte Garantie werde zu unter 167 die Geschehnisse im Hintergründe Polen vielleicht veranlassen, auch ganz vernünftige Vorschläge abzulehnen, zum Beispiel exterritoriale Straße durch den Korridor bei Rückkehr von Danzig. Ich sagte, eine Blankovollmacht sei in diesem Stadium ein besonders heikles Unterfangen, man wisse bei dem hitzigen Temperament der Polen nie, welche absonderlichen Lagen entstehen könnten. Die rechtswidrige Besetzung der Tschechoslowakei, so sagte Lord Vensittart dagegen, habe jedes Vertrauen der britischen Regierung in das Wort der deutschen Regierung erschüttert und es sei nun Zeit, der deutschen Expansion entgegenzutreten, wo immer sie sich geltend mache, Aussage Theo Kort im WSTRPR Fall 11S12039, aller Wahrscheinlichkeit nach lag auch diese Aussprache früher, denn am 26.03. wäre die Nachricht für Herrn Vensittart völlig veraltet gewesen. Kort wird über seinen Bruder Erich oder Staatssekretär V. Weizsäcker erfahren haben, dass der Reichsaußenminister am 21. März dem polnischen Botschafter Lipski die deutschen Vorschläge unterbreitete. Zumindest hat er Kenntnis erlangt vom Inhalt der zurückgehaltenen Instruktion für Botschafter V. Moltke vom 23. März. Trotzdem ist das Datum vom 26.03. bedeutsam wegen der Ankündigung der britischen Garantie für Polen. Kulwins Story Alpions Alibi. Jan Kalwan, Korrespondent der News Chronicle in Berlin, berichtet am 8.11.1953 in der englischen Zeitung Sunday Express, als britischer Reporter in Berlin in der Vorkriegszeit unterhielt ich durch Leute des geheimen Widerstandes besondere Beziehungen zum deutschen Generalstab. Anfang März 1939, unmittelbar vor der Besetzung von Prag, sagten diese Männer einen Versuch zur Abschneidung des polnischen Korridors gegen Ende des Monats voraus. Am 26. März beschloss ich, nach London zu fliegen. Denn ich glaubte nicht, dass Sir Neville Henderson, der britische Botschafter, die Neuigkeit so weitergab, wie ich ihren Tatbestand kannte. Und ich war sicher, dass der Einfluss des Schatzamtes in Downing Street schlechte Nachrichten entweder unterdrückte oder bagatellisierte, bevor sie das Kabinett erreichten. In London suchte ich unverzüglich M.A. Winston Churchill in seiner Wohnung in Westminster Gardens auf. M.A. Churchill betonte sofort mit Nachdruck, dass ich mit Lord Halifax sprechen und dabei nichts auslesen sollte. Im Auswärtigen Amt waren die ersten Leute, die ich traf, M.A. Rex Lieper, Leiter der Nachrichtenabteilung des Auswärtigen Amtes und Sir Alexander Cadogan, der Unterstaatssekretär. Sie arrangierten es für mich, dass ich bei Lord Halifax Tee trinken sollte. In der Zwischenzeit ging ich rasch ins Schatzamt hinüber, um den Finanzminister zu sehen. Sir John Simon legte die Fingerspitzen aneinander. 168 Die Geschehnisse im Hintergründe entsinnen Sie sich des letzten Krieges, Kalwan. Ich war 26. Nein, Sir, richtig, Sie verstehen, worauf ich hinaus will, aber, wie wollen Sie heute Deutschland aufhalten, Blockade, Sir, Sie wissen, dass das Krieg bedeutet. Ja, Sir, welche Entscheidung auch getroffen werden wird, sagte Sir John Simon, Sie können sich versichert halten, dass völliges Einverständnis zwischen dem Premierminister, Lord Halifax und mir bestehen wird. Von Sir Johns Büro wurde ich durch einen unterirdischen Gang zum Auswärtigen Amt geleitet, der vom Schatzamt direkt zum Auswärtigen Amt führte. Es war die mit Lord Halifax verabredete Zeit. Lord Halifax forderte mich auf, neben ihm auf einem alten abgeschabten Ledersofa Platz zu nehmen. Er schien an diesem 29. März 1939 von einer stolzen und entschlossenen Idee getragen zu sein. Ich legte die tragische Geschichte des September 1938 dar, in der nach meiner Ansicht größere Festigkeit von Seiten Englands dazu geführt hätte, dass Hitler von seinem eigenen Generalstab gestürzt worden wäre. Ich erzählte ihm von dem drohenden Angriff auf Polen. Sofort nahm er den, ich möchte gerne, dass Sie Herrn Camberlain ein Telefonhörer auf. Den Premierminister, bitte, sagen, was Sie soeben mir gesagt haben. Mit aufgeschlagenen Mantelkrägen eilten Lord Halifax und ich nach Whitehall hinüber und erreichten M.A. Chamberlains Zimmer im Unterhaus. Es ist immer ein unfreiwilliger Schock, einem berühmten Manne zu begegnen und wahrzunehmen, wie er immer er selbst ist. M.A. Neville Camberlain trug einen schwarzen Rock und Hosen mit dünnen Streifen, einen hohen Kragen und einen dick geknoteten Schlips. Eine schwere Geraldinenkette schmückte seine dunkle Weste. Lord Dunglass kam in den düsteren, grauen, gotischen Raum. Sir Alexander Cadogan hatte uns vom Auswärtigen Amt begleitet. Außerdem war ein kleiner, ruhiger, unbekannter Mann anwesend, der einen bedeutenden Posten im Secret Service einnahm. Ich setzte mich und wurde ersucht, meinen Bericht über die Situation in Deutschland zu wiederholen, was ich so sorgfältig wie möglich tat, wobei ich abermals die bevorstehende Bedrohung des polnischen Korridors und Danzigs betonte. M.A. Camberlain starrte in seiner unpersönlichen Art vor sich hin und rieb mit Finger und Daumen die weiche Haut seines Halses. Erzählen Sie dem Premierminister, was Sie mir vorher erzählten über die Männer in Deutschland, die gegen Hitler sind, sagte Lord Halifax freundlich, ängstlich darauf bedacht, dass ich ja meine ganze Geschichte wiederhole. 169 Die Geschehnisse im Hintergründe. Ich fand es nicht ganz einfach, eine Geschichte zu erzählen, die auf den kapitalen Fehler Camberlains hinwies, dass er überhaupt nach Berchtesgaden gegangen war. So taktvoll als möglich sprach ich von den Plänen, die in Berlin zum Sturze Hitlers gefasst worden waren, wenn Deutschland in einen Krieg auf allen Fronten im September 1938 verwickelt werden sollte und von der Schattenregierung, die die Revolution geleitet haben würde. Welches sind die Namen, wurde ich gefragt. Und so nannte ich zwei von ihnen, Ewald von Kleist und Herbert von Bismarck, den früheren preußischen Unterstaatssekretär des Innern, sowie den General Ludwig Beck, den zurückgetretenen Generalstabschef des Generalstabes und General von Witzleben. Plötzlich fragte Sir Alexander Cadogan, was würde die Wirkung sein, wenn wir Polen garantierten? Dies war das erste Wort, das ich je von einer Garantie an Polen gehört hatte. Es würde die Lage in Deutschland erleichtern, sagte ich. Neville Chamberlain saß da und starrte und fingerte an seinem Hals herum. Dann fragte er, was haben diese anderen Deutschen uns anzubieten? Meine Antwort war, dass ich darüber nur dann berichten könnte, wenn Idi abermals mit ihnen gesprochen hätte. Ich versuchte den Premierminister dahin zu beeindrucken, dass Hitler nicht wirklich ein Schutzdamm gegen den russischen Bolschewismus sei und sagte, Deutschland wird nicht dem Bolschewismus verfallen, wenn Hitler fällt. Wenn wir ihn nicht aufhalten, wird er sich nach Osten ausbreiten und uns in 2 Jahren angreifen. Chamberlain nickte. Würde es einen guten Eindruck in Deutschland machen, fragte Sir Alexander, wenn Mr. Chamberlain sein Amt an Lord Halifax abträte. Sofort wurde eine gewisse Spannung im Raum fühlbar. Nur Chamberlain und Halifax schienen in diesem Augenblick gelassen. In der Tat, ich glaube nicht, dass eine solche Frage oft an einen so jungen Menschen gestellt wurde. Aber ich antwortete, dass Mr. Chamberlain die Achtung und Zuneigung vieler Deutscher besäße. Solange er im Amte sei, könne eine starke politische Linie verfolgt werden, ohne Hitler die Möglichkeit zu geben, dass er sagen könne, Deutschland werde, eingekreist. Chamberlain nickte und zog an der Haut seines Halses. Seien Sie vorsichtig, sagte Sir Alexander, als ich das Zimmer des Premierministers verließ. Kurz danach war Mr. Chamberlain mit sich im Klaren, und Lord Halifax sandte ein Telegramm an Sir Howard Kennard in Warschau, das ihn anwies, dem Oberst Beck eine anglopolnische Garantie vorzuschlagen, die sofort im Unterhaus verkündet werden sollte. 170 Die Geschehnisse im Hintergründe. Als ich am 31. März 1939 wieder nach Berlin zurückkam, war die Garantie an Polen bereits verkündet. Die Nazis waren zuerst wie vor den Kopf geschlagen und wütend. Unter den Linden traf ich den britischen Geschäftsträger Sir George Ogilvy Forbes. Ich habe eine Nachricht für Sie von Lord Halifax, sagte er. Sagen Sie Karl Wann, er soll niemanden den Eindruck geben, als sei die britische Regierung an Unterhandlungen mit irgendjemanden interessiert, außer mit der ordentlichen Regierung von Deutschland. Das war die letzte Verbindung zwischen mir und Lord Halifax. Später schien Chamberlain nach meiner Beurteilung es bereut zu haben, die polnische Garantie gegeben zu haben. Sie kennzeichnete das Ende der Beschwichtigung, aber nicht den Beginn einer Politik der Stärke. Denn er ratifizierte sie erst 5 Monate später. Und zu diesem Zeitpunkt war Hitler davon überzeugt, dass England sie keineswegs enthalten werde. Bei Kriegsende besuchte ich Mr. Churchill, der in seinem Bett aufsaß. Seine GI-Gedanken waren bereits neuen Problemen zugewandt. Aber als er sich der Vergangenheit erinnerte, sagte er schmunzelnd, so, Sie haben den Krieg überlebt. Und Sie waren es, der ihn begann mit jener Garantie an Polen. Wohl jeder ernsthaft kritische Leser wird mit mir der Meinung sein, dass dieser Bericht als ausgemachte Story zu beurteilen ist. Nur die höchst verwunderliche Tatsache, dass die englische Regierung auf den Kern der Darstellung Colvins in der Sammlung der Dokumente der britischen auswärtigen Politik Bezug genommen hat, zwingt zur sorgfältigen Analyse des Vorganges. In der Anmerkung zum Dokument Nummer 566 heißt es, DBFP 4 Nummer 566 ist 30. März 1939, informierte Lord Halifax seine Kabinettskollegen am 30. März zusätzlich 1939, dass er den Berliner Korrespondenten von News Chronicle gesprochen hätte, der einer der beiden Korrespondenten wäre, die aus Deutschland ausgewiesen worden sind. Dieser Korrespondent wäre nach London gekommen, ganz besonders, um eine Information mitzuteilen, die ihn aus verschiedenen Quellen erreicht hätte des Inhalts, dass Polen der nächste Punkt sein würde auf Deutschlands Aggressionsprogramm. Diese Behauptung würde unterstützt durch eine gute Anzahl ein von diesem Gespräch mit dem Korrespondenten der gehender Informationen, News Chronicle, ist kein Bericht in die FO-Akten aufgenommen worden. Das besagt schon sehr viel für seinen wirklichen Wert, dass von dem Gespräch selbst kein Bericht in die FO-Akten aufgenommen wurde. Zunächst müssen wir nun Colvins Bericht durch das ergänzen, was der englische Historiker Wheeler Bennett in seinem Buch Nemesis der Macht, S460FN, behauptet, dass nämlich die Informanten Colvins der frühere Generalstabschef Beck und General Oster gewesen seien, die sich auf Anraten Ewald V. Kleist Schmenzins an ihn gewandt hätten. 171 Die Geschehnisse im Hintergründe. Das ist aber völlig unwahrscheinlich, denn einmal war zu diesem Zeitpunkt in keiner Weise ein militärisches Vorgehen gegen Polen geplant, geschweige denn in Vorbereitung, und zum anderen hätten die Verschwörer ihre Kenntnis davon unter keinen Umständen einem 26-jährigen Journalisten anvertraut. Andererseits will Herr Karl Wann, der von seinem Vater her, dem bekannten Leitartikler der Morning Post, schon Journalistenblut in den Adern hatte, seinen Lesern vormachen, dass er von Anfang März bis 26. März auf seiner wichtigen Nachricht stillgesessen hätte, weil er sie Herrn Henderson nicht anvertrauen konnte. Damit denunziert er sich selbst, denn es bestanden für ihn genügend Möglichkeiten, seine Nachricht, die ja nur bei sofortiger Übermittlung einen Wert hatte, schnell und sicher nach London an den richtigen Mann zu bringen. Nein, Herr Karlwan blieb auf seiner wertvollen Information bis Ende März sitzen, bis er nämlich aus Deutschland ausgewiesen wurde. Seine Story ist reine Staffage und soll nur dazu dienen, der ahnungslosen Welt vorzugaukeln, dass angebliche deutsche militärische Maßnahmen gegen Polen die Garantie für Polen ausgelöst hätten, obwohl die Garantie schon mindestens 12 Tage vor Colvins Auftreten im Foreign Office beschlossen war. Es ist daher kein Wunder, dass die beiden englischen Historiker Wheeler Bennett und Taylor dem Bericht Colvins große Bedeutung dahingehend beimessen, dass er die Entscheidungen der britischen Regierung beeinflusst habe. Wheeler Bennett, S460, Wheeler Bennett schreibt, Karlwan war von seinen Freunden in Berlin und in Warschau so vortrefflich unterrichtet, und so überzeugend waren seine Beweise für die Absicht Deutschlands, Polen anzugreifen, dass sein Londoner Besuch wahrscheinlich das letzte Gramm Gewicht zugunsten des umwälzenden Kabinettsbeschlusses auf die Waage gelegt hat, zur Unterstützung Polens einen unmittelbaren Schritt zu tun und Tele, die Ursprünge des Zwei-Weltkrieges, S271. Jedenfalls unterrichteten diese Generale den Korrespondenten des News Chronicle, der gerade aus Deutschland ausgewiesen wurde, und am 29. März löste wiederum er den Alarm im Auswärtigen Amt aus. Er fand willige Zuhörer. Dieser Glaube der beiden Historiker spricht zwar für ihren Patriotismus, jedoch nicht für ihre Zuverlässigkeit als Historiker. Sie wussten bestimmt nichts von dem viel bedeutsameren, politischen geheimen Ereignis, das um die Zeit vom 12. bis 16. März die englische Kursänderung verursachte. Nach dem Spiegel vom 26. August 1964 schreiben die britischen Historiker Gilbert und Gott in ihrem Buche The Apices, Ende März verbreitete der Berliner Korrespondent des New Chronicle das Gerücht von einem bevorstehenden Einfall der Deutschen in Polen. Das Gerücht diente der Absicht der britischen Regierung. Sie glaubte es nicht, aber die Öffentlichkeit verlangte Maßnahmen. Die Regierung beschloss daher, ihr Angebot an Polen zu veröffentlichen. Auf diese Weise würde die öffentliche Meinung im Land zu 172 Untersuchung der Geschehnisse, die zur englischen Garantie für Polen führten, Frieden gestellt werden, und Beck würde sich, nachdem er ein offenes Versprechen erhalten hatte, zur Gegenleistung verpflichtet fühlen und Rumänien eine Garantie geben. Also auch diese Version soll als englisches Alibi dienen. Untersuchung der Geschehnisse, die zur englischen Garantie für Polen führten. Zwei Tatsachen weisen zahlreiche Dokumente seit dem 9. März, dem Tag, an dem die tschechische Krise auch äußerlich ihren Anfang nahm, mit aller Eindeutigkeit aus, erster, dass den Engländern, etwas später auch den Franzosen, völlig klar war, dass ein deutsches Eingreifen zwangsläufig sein würde und daher vorauszusehen war. Nur über Art und Umfang des deutschen Vorgehens tappte man im Dunkel, zweiter, dass die Engländer und Franzosen zwar zunächst sehr überrascht und entrüstet über Hitlers Protektoratslösung waren, aber sehr rasch zu dem Entschluss kamen, nichts dagegen zu unternehmen, wenn sie dazu im Wesentlichen auch nur durch die Einsicht gezwungen wurden, dass sie im Augenblick gar nichts Wirksames unternehmen könnten. Ob und in welcher Richtung die britische Regierung mit ihrer zurückhaltenden Botschaft vom 14. März, SS-63, in letzter Minute die Entschlüsse Hitlers lenken wollte, ist nicht mit Sicherheit zu ergründen, zumal deren späte Absendung an Henderson auch bedeuten kann, dass man nur ein Alibi in den Akten haben wollte. Da Henderson die Botschaft erst am 15. März an Ribbentrop schickte, so dass sie auf alle Fälle zu spät kam, ist diese Frage nicht mehr von Bedeutung. Von größter Bedeutung aber für die Entschlüsse Hitlers war sicher das, was Winston Churchill einige Tage vor dem 15. März in seinem Wahlkreis ausgesprochen stand und am 14. März in seiner Rede in Waltham Abbey wiederholt hatte: Erst wenn der Nazi-Schatten endgültig von Europa gehoben sein wird, und ich bin sicher, dass dies schließlich geschehen wird, nicht eher wird die Tschechoslowakei und das alte Böhmen wieder zur Freiheit erweckt werden. Weshalb hätte ich dies alles nicht aussprechen sollen? Es war die Wahrheit, das war das Fernziel Churchills und damit auch Englands. Nur welche Vorbereitungsmaßnahmen man zu dessen Erreichung treffen wollte und müsste, wusste man am 15. März noch nicht. Man hatte noch keine Idee. Eine solche musste erst geboren bzw. geliefert werden und Gestalt annehmen. Dieser Vorgang bedarf daher einer besonderen Untersuchung. 15. März 1939 Botschafter Henderson meint in seinem Brief an Lord Halifax: Möglicherweise ist es das Beste zu warten, um zu sehen, wie die Dinge sich entwickeln. 173 Untersuchung der Geschehnisse, die zur englischen Garantie für Polen führten. M.A. Eden fordert im Unterhaus: Wir sollten mit allen Nationen, wo sie auch liegen und wer sie auch sind, die gleichen Geistes mit uns sind, unsere Politik besprechen und auch wie weit wir mit ihnen gehen wollen. Sobald wir darüber Beschluss gefasst haben, müssen wir mit ihnen militärische Pläne aufstellen, um unseren Beschluss zu bekräftigen. Es gibt Zeiten, in denen eine große Nation große Entschlüsse fassen muss, und ich glaube, dass eine solche Zeit jetzt angebrochen ist. Außenminister Barnett meint, Großbritannien und Frankreich müssten ihre Aufrüstung so schnell und intensiv wie möglich fortsetzen und ihre enge Verbindung wäre wichtiger denn je. Botschafter V. Dirksen schließt einen Bericht damit, dass die allgemeine herrschende Stimmung in England sich dahin kennzeichnen lasse, dass ein Gefühl unterdrückter Wut empfunden werde, während nach außen hin eine bewusste Mäßigung zur Schau getragen würde. 16. März 1939 Botschafter Colundre fordert in einem Schreiben an Barnett schnellste Fortsetzung der Aufrüstung. Barnett selbst teilte dem sowjetrussischen Botschafter die Absichten der französischen Regierung mit und setzte hinzu, dass jetzt ein günstiger Augenblick gegeben sei, dass Moskau und Paris sich untereinander abstimmten und sich bereit finden müssten, neuen Versuchen Hitlers entgegenzutreten. SS 87, außerdem fordert er seinen Botschafter in London auf, auch die britische Regierung zu einem Protest in Berlin zu veranlassen. 17. März 1939 Ministerpräsident Daladier sagte zum britischen Botschafter in Paris, dass seine Regierung dem Beispiel Großbritanniens folgen und Rumänien garantieren würde, denn an dem Tage, an dem Deutschland Herr über das rumänische Petroleum ist, könnte es mit ganz Europa Krieg führen, denn es könnte dann ohne Zweifel jahrelang durchhalten. SS 93, in Berlin werden die französischen und britischen Proteste überreicht sowie Botschafter Henderson zur Berichterstattung nach London gerufen. Am Morgen wurde der amerikanische Geschäftsträger Johnson von Lord Halifax unterrichtet, dass Chamberlain am Abend eine ziemlich steife Rede halten werde. Er war nicht bereit, sich darüber zu äußern, ob England gegenwärtig Rumänien oder Polen zu Hilfe oder nicht zu Hilfe eilen würde. Die britische Regierung wird jetzt damit beginnen, die öffentliche Meinung nach Kräften auf den Fall nötigen Handelns vorzubereiten. Man argwöhnt, dass Hitler weiter marschiert und dass sehr bald hierbei ist auffällig, dass Lord Halifax nicht bereit war, sich darüber zu äußern, ob England gegenwärtig Rumänien oder Polen zu Hilfe oder nicht zu Hilfe eilen. 174. Würde. Er muss also einen triftigen Grund gehabt haben, wenn er sich sogar gegenüber dem Vertreter der amerikanischen Regierung weigerte, das Land zu nennen, dem Hilfe geleistet werden soll. Am Nachmittag besuchte um 17.23 Uhr der rumänische Gesandte Tillier den amerikanischen Botschafter Kennedy, um ihm zu berichten, dass er auf dem Wege zum Foreign Office sei, um dort drei Fragen zu stellen. 1. Will England überhaupt irgendetwas unternehmen? 2. Wollen sie irgendwo in Europa eine Linie ziehen, über die Hitler nicht hinausgehen darf? 3. Wenn die Rumänen kämpfen, wird England sie unterstützen? Tillier erwähnte kein Wort von einem angeblichen deutschen Ultimatum, von dem er kurz darauf so ausführlich Außenminister Halifax berichtete. Wie sich aus dessen Bericht ergibt, hinterließ ihm Tillier ein Telegramm, welches ihn instruierte, die Aufmerksamkeit der britischen Regierung auf die ungeheuren Konsequenzen nicht nur für Mitteleuropa, sondern auch für den ganzen europäischen Kontinent zu lenken, welche der immer wachsende Glaube, dass es nur einen Schiedsrichter in Europa gebe, welcher über die Sicherheit, den Frieden und die Unabhängigkeit der Nationen entscheide, haben kann. Man muss genau den Unterschied beachten zwischen dem Bericht Kennedys und dem von Lord Halifax. Warum hat Tillier das Telegramm, das er Lord Halifax hinterließ, nicht auch Herrn Kennedy gezeigt? Die Tillier-Aktion wurde nur ausgelöst, um als Nebelwand für eine Aktion zu dienen, die zu gleicher Zeit in Szene gesetzt wurde. Es sollte, ohne dass Polen zunächst genannt werden musste, ein Anlass geschaffen werden, der es der britischen Regierung erlaubte, mit anderen Regierungen zwecks Herstellung eines Abkommens in Verbindung zu treten. Lord Halifax sandte noch am Abend an die britischen Missionen in Warschau, Ankara, Athen, Belgrad, Paris, Bukarest und Moskau Telegramme, in denen er sie von dem angeblichen deutschen Ultimatum verständigte und beauftragte, sich bei dem jeweiligen Außenminister nach der Meinung der Regierung zu erkundigen. Die britische Regierung beschloss, Rumänien im Prinzip ihre Garantie zu geben, schob jedoch ihre diesbezügliche Erklärung um 4 Wochen hinaus. Am Abend hielt Ministerpräsident Chamberlain in Birmingham seine berühmte Rede, mit der die Kursschwenkung Englands auch äußerlich angekündigt wurde. Er begründete diese Schwenkung damit, dass die früheren Informationen noch unvollständig gewesen seien und noch keine Zeit bestanden hätte, sie zu verarbeiten, noch viel weniger, uns eine abgewogene Meinung darüber zu bilden. Der deutsche Botschafter von Dürksan teilte mit, dass in amtlichen und parlamentarischen Kreisen eine Versteifung der Haltung gegenüber Deutschland eingetreten sei. Diese bekunde sich in Beratungen über die Abberufung Henderson's, ferner in der Erörterung über die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht und über die Bildung eines Konzentrationskabinettes. Chamberlains Stellung habe innerhalb seiner eigenen Partei stark gelitten. Die Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und 175 Untersuchung der Geschehnisse, die zur englischen Garantie für Polen führten Lord Halifax würden immer offenbarer, wobei letzterer für schärfere Haltung eintrete. Interessant ist der Kommentar, den zu diesem Bericht der britische Historiker Namieu gibt und in dem er mitteilt, dass Chamberlain es vorzog, gewisse nicht-diplomatische Mitglieder des Zivilservice bei seinen verhängnisvollen diplomatischen Transaktionen zu verwenden. 18. März 1939 bei Außenminister Beck erregte Halifax, Nachfrage nach seiner Stellungnahme zu Tillys Nachricht besonderes Aufsehen und wollte er noch nicht einmal glauben, dass Tillier die Nachricht überhaupt überbracht habe. Er hatte daher auch gar kein Ernst Litschers Interesse für das von Halifax vorgeschlagene polnisch-rumänische Bündnis und lehnte es auch ab, auf die Frage zu antworten, was Polen denn tun wolle, wenn Rumänien tatsächlich von Deutschland bedroht würde. Da Tillys Nachricht von einem angeblichen deutschen Ultimatum an Rumänien nur auf London beschränkt war, ist klar, dass es sich um keine echte Nachricht, sondern um eine künstlich fabrizierte handelte. Das beweist auch die Tatsache, dass nach dem Dementi die falsche Nachricht noch tagelang aufrechterhalten wurde. Lord Halifax fragte vor der englischen Kabinettssitzung den russischen Botschafter Maisky, was die Sowjetunion tun würde, wenn Rumänien einem nicht provozierten Angriff ausgesetzt wäre. Zum amerikanischen Botschafter Kennedy sagte er, dass England nicht länger stillhalten könnte, falls Hitler in Rumänien einrücke. Auch die Presse sprach in ihren zahllosen Kommentaren nur von einem angeblichen deutschen Vorgehen gegen Rumänien. In einem Telegramm an den britischen Botschafter Lindsay in Washington erklärte er, dass Botschafter Kennedy zum Ausdruck gebracht habe, dass die USA mehr bereit sei, eine Unterstützungsaktion zu starten, wenn Deutschland einen Angriff auf Rumänien unternehme. 19. März 1939 Außenminister Barnett richtete an den polnischen Botschafter in Paris die lächerliche Frage, welche Hilfe Polen zu geben bereit sei, da die französische Regierung über das deutsche Vorrücken besorgt wäre. Dieser antwortete, dass der polnisch-rumänische Vertrag nur den Fall eines russischen Angriffs decke und nicht den eines Angriffes seitens Deutschlands. Mit dieser Frage war nun Polen ins Gespräch gebracht worden. Trotzdem beschäftigten sich die Erörterungen in der Presse immer noch nur mit angeblichen deutschen Absichten gegen Rumänien. Chamberlain bekennt, dass er einen Plan ausgearbeitet habe, der es den vier Mächten, Britannien, Frankreich, Russland und Polen erlaube, im Falle weiterer Zeichen von deutschen aggressiven Bestrebungen gemeinsam zu handeln und wolle diesen Plan morgen dem Kabinett vorlegen. Er sei ziemlich kühn und aufsehenerregend, aber er glaube, dass etwas dieser Art nötig sei. Inzwischen seien auch 176 Untersuchungen der Geschehnisse, die zur englischen Garantie für Polen führten, zahlreiche Nachrichten aus vielen Quellen nach London gelangt, dass ein sofortiger deutscher Angriff ohne Warnung jeden Augenblick Polen überwältigen könnte. Botschafter Kolundre fordert in seinem Bericht, a, dass wir mit höchster Beschleunigung aufrüsten, b, dass wir diese intensive Wiederaufrüstung möglichst geheim halten. 20. März 1939 in einer Aussprache mit dem russischen Botschafter in Paris legte Außenminister Barnett Wert darauf, zum Ausdruck zu bringen, dass die russische Hilfe sehr nützlich wäre, falls Polen und Rumänien diese wünschten, doch wäre es wichtig, diese Randstaaten nicht zu erschrecken. Nach dem Bericht des deutschen Botschafters aus London soll es zwischen Lord Halifax und Botschafter Henderson zu einer scharfen Auseinandersetzung gekommen sein, als dieser über seine Berliner Eindrücke berichtete. Der Erzbischof V. Canterbury fordert die Zusammenarbeit mit der Sowjetunion. Die britische Regierung lässt über den britischen Botschafter Kennard der polnischen Regierung ein Memorandum zugehen, indem sie dieser als einen ersten Schritt gegen die Gefahr deutscher Angriffe eine Erklärung vorschlägt, die von den Regierungen Frankreichs, der Sowjetunion, Polens und Britanniens unterzeichnet werden solle und in der die Bereitschaft zum Ausdruck gebracht wird, zusammen zu beraten, welche Schritte unternommen werden sollten, um jeder neuen Angriffsaktion Deutschlands gemeinsamen Widerstand zu leisten. 21. März 1939 Reichsaußenminister V. Ribbentrop unterbreitet dem polnischen Botschafter Lipski die deutschen Vorschläge. Der französische Staatspräsident Löbra und Außenminister Barnett treffen in London ein, um mit der britischen Regierung das weitere Vorgehen zur Einkreisung Deutschlands zu beraten. Der Inhalt des Protokolls über diese Unterredungen lässt keinen Zweifel über die wahren Absichten. Die russische Hilfe würde nur dann wirksam sein, wenn Polen mitmache. Auf Polen müsse daher der stärkste Druck ausgeübt werden. Es wäre deshalb wünschenswert, bis zum Äußersten zu gehen, sogar bis zum Grade von Drohungen, um Polen hineinzubringen. Lord Halifax sagte, er stimme völlig mit Barnett überein in der Anerkennung der Hauptbedeutung Polens und sogar hinsichtlich der Notwendigkeit, gegenüber der polnischen Regierung eine sehr unverblümte Sprache zu gebrauchen. Man sollte daran denken, dass der Frieden in Europa nur eine kleine Chance hätte, solange die Nazis an der Macht blieben. Es gäbe jedoch gewisse Unterlagen, die zeigten, dass, wenn Herr Hitler das deutsche Volk in einen größeren Krieg brächte, dies gut zu inneren Folgen in Deutschland führen könnte, die für das Nazi-Regime verhängnisvoll wären. 177 Untersuchung der Geschehnisse, die zur englischen Garantie für Polen führten. Lord Halifax empfing den polnischen Botschafter Rakczynski und erklärte diesem, dass er ihm ganz grob die Frage stellen wollte, wäre es seine persönliche Meinung, dass, falls Rumänien von Deutschland bedroht würde, Polen dazukommen müsste. Rakczynski erwiderte, dass es nach seiner Meinung eine 99% IGE-Chance gebe, dass Polen hineinkommen würde. Lord Halifax instruierte dann den Botschafter über den neuen Vorschlag einer Vier-Mächte-Erklärung, den er der polnischen Regierung unterbreitet habe. Auf die Bedenken, die Rakczynski gegen den Vorschlag vorbrachte, führte Lord Halifax aus, soweit, wie zum Beispiel Danzig betroffen wäre, könnte es unsere Meinung sein, dass, falls Polen und Deutschland die Frage durch direkte Verhandlungen regeln könnte, es umso besser wäre, falls aber die Frage sich in einer solchen Weise entwickeln sollte, dass sie polnische Unabhängigkeit bedrohe, dann hätte es SMR als eine Frage zu behandeln, welche sie selbst aufs Ernsteste anginge, das war das erste Angebot der englischen Garantie für Polen. Auch den türkischen Botschafter fragte Lord Halifax, ob, wenn Polen zum Beispiel angegriffen würde und wenn Frankreich und Großbritannien ihm zu Hilfe kämen, die Türken bereit wären, sich mit ihnen zu vereinigen. Wie Botschafter Kennard berichtete, sagte ihm der polnische Vizeaußenminister Arcis Cewilczy, dass Polen Bedenken hätte hinsichtlich der Auswirkungen, die eine Erklärung der vorgeschlagenen Art auf Deutschlands Haltung haben würde. Die Polen würden genötigt sein, sich zu fragen, 1. Ob es tatsächlich irgendeine Bedrohung ihrer Unabhängigkeit gibt, die es rechtfertigen würde, dass sie das deutsche Missfallen provozieren. 2. Ob andere Unterzeichner bereit und in der Lage sind, ihnen nicht nur durch den schließlichen Krieg zu helfen, sondern auch durch eine Periode eines UN-sicheren Friedens, die einer solchen Erklärung folgen dürfte. Zum Schluss teilte Kennard mit, dass er nur wenig Zweifel habe, dass Polen unter den gegenwärtigen Umständen verzweifelt kämpfen würde, wenn seine Grenzen von deutschen Truppen überschritten würden. 22. März 1939 Graf Zimbeck vermerkt in seinem Tagebuch, dass der britische Vorschlag gewisse verführerische Aussichten bedeute, dass aber Außenminister Beck Bedenken dagegen habe und mehr zur Konzeption eines bilateralen Vertrages mit England neige, um nicht den Anschein zu geben, einen großen Einkreisungsplan mit Deutschland mitzumachen. Ein Kurier würde heute noch mit Instruktionen in diesem Sinne nach London fahren. Botschafter Kennard berichtete Lord Halifax, dass ihm Außenminister Beck G.E. sagt habe, der polnische Botschafter in London sei instruiert vorzuschlagen, dass SMR und die polnische Regierung sofort ein geheimes Übereinkommen der Konsultation eingehen sollten im Sinne der vorgeschlagenen Erklärung. Dieses Übereinkommen würde einer endgültigen Entscheidung nicht Abbruch tun hinsichtlich der 178 Untersuchung der Geschehnisse, die zur englischen Garantie für Polen führten Erklärung, zu der er die Meinung seiner Regierung später mitteilen würde. Geheime Übereinkommen würde die Stellung Frankreichs nicht berühren, da der bestehende Bündnisvertrag bereits eine Konsultationsklausel enthalte. In einem weiteren Bericht an Lord Halifax schreibt Kennard, Eure Lordschaft hatten, wie ich erschließe, gefragt, ob Sie annehmen könnten, dass Polen sich nicht irgendeinem Ultimatum hinsichtlich Danzigs unterwerfen würde. MRBID instruierte den polnischen Botschafter, sie zu informieren, dass ihre Annahme richtig ist. Die polnische Regierung hat nicht die Absicht, dem Beispiel der Tschechoslowakei und Litauens zu folgen. Während sie keine unmittelbaren Befürchtungen hinsichtlich Danzigs hat, glaube sie doch, dass sie in der nahen Zukunft einen Meinungsaustausch mit der deutschen Regierung haben und entscheiden müsse, ob entweder der bestehende Zustand aufrechterhalten werden solle. In einer solchen Diskussion beabsichtige sie nicht, sich irgendwelchen diktierten Bedingungen zu unterwerfen. Hiermit hat sich also Lord Halifax die Sicherheit verschafft, dass Polen für die ihm zugedachte Rolle geeignet sei und keinesfalls umfallen würde. Stern, der britische Botschaftsrat Ogilvy Forbes warnt in einem Bericht Lord Halifax vor der Unterzeichnung und Veröffentlichung irgendeiner formellen Erklärung in der vorgeschlagenen Art, denn er sei besorgt wegen der Wirkung einer solchen Maßnahme auf Hitler in seiner gegenwärtigen Verfassung. 23. März 1939 Die polnische Regierung befiehlt die Mobilmachung eines großen Teiles ihrer Streitkräfte. Sie will damit nicht nur Deutschland, sondern auch England beeindrucken. Lord Halifax teilt dem britischen Vertreter in Paris mit, dass der französische Botschafter Corbyn die vorgeschlagene Erklärung als nicht ausreichend bezeichnet habe, denn Außenminister Beck würde daraus schließen, dass die Mächte nichts tun würden als reden. Corbyn hätte auf die Andeutung von den Absichten hingewiesen, dass Beck versuchen würde, irgendeine Art von Garantie von England zu erhalten, ohne welche er sich mit Deutschland rückversichern würde. Premierminister Chamberlain gab in einer Unterhaltung dem französischen Außenminister die Zusicherung, dass er demnächst die allgemeine Wehrpflicht in Großbritannien anordnen würde. Wie der amerikanische Gesandte Biddle in Warschau seiner Regierung mitteilt, habe Vize-Außenminister Arcis Cevelci auf die Frage des britischen Botschafters nach Polens möglicher Haltung für den Fall, dass Deutschland einen europäischen Streit herausfordere, geantwortet, dass Polen nur marschieren würde, wenn es angegriffen würde. Die Erfahrung während der letzten Jahre hätte die Polen gelehrt, nicht auf Hilfe von außen zu rechnen. 24. März 1939 Der britische Botschaftsrat Ogilvy Forbes teilt mit, dass ihm der polnische Militärstern, siehe auch Texte Seite 121, 122, 179 Untersuchung der Geschehnisse, die zur englischen Garantie für Polen führten Attaché bestätigt habe, dass er keine bestimmte Information irgendwelcher deutscher militärischer Maßnahmen habe, die als Vorbereitung einer militärischen Aktion gegen Polen erscheinen könnten. Er straft die Briten Lügen. Der polnische Botschafter Rakczynski fragt Lord Halifax, ob die britische Regierung in Anbetracht der unvermeidlichen Schwierigkeiten und Komplikationen und des sich aus einer mehrseitigen Behandlung ergebenden Zeitverlustes nicht die Möglichkeit in Betracht ziehen könnte, sofort eine bilaterale Verständigung im Sinne der vorgeschlagenen Erklärung abzuschließen. Lord Halifax sicherte dem Botschafter erneut die britische Bereitschaft zu einer absoluten Garantie Polens zu. Hier mag erinnert werden, dass Adolf Hitler die vorgeschlagene Instruktion an Botschafter V. Moltke, nach der dieser Polen drängen sollte, zurückhalten ließ. 25. März 1939 Wie Botschafter Kennard mitteilt, schließt er aus den militärischen Vorbereitungsmaßnahmen der Polen, dass MR Beck beabsichtigt, zu dem von ihm selbst gewählten Zeitpunkt mit Gesprächen über Danzig zu beginnen. Er würde auf diese Weise sowohl diplomatisch als auch militärisch in einer stärkeren Position sein, als wenn er wartete, bis Herr Hitler oder der Danziger Senat beschlössen, diesen Schritt zu tun. Aus dem Bericht des Oberstleutnants Sievert über eine Unterredung Adolf Hitlers mit dem Oberbefehlshaber des Heeres V. Brauchitsch ergibt sich, dass Hitler die Danziger Frage nicht gewaltsam lösen und Polen dadurch in die Arme Englands treiben will. 26. März 1939 Botschafter Lipski überbrachte dem Reichsaußenminister die polnische Absage auf Deutschlands Angebot vom 21. März, doch geht aus dem Bericht des Reichsaußenministers über seine Unterredung hervor, dass er diese Absage selbst noch nicht als eine endgültige beurteilte. SDB Nummer 25, der amerikanische Botschafter Biddle dagegen telegrafiert an das State Department, Polen heute auf Kriegsfuß, welcher rasch und ruhig erreicht wurde. Haltung des Volkes ruhig, aber entschlossen, Polens Unversehrtheit bis zum letzten Mann zu verteidigen. 27. März 1939. Frankreich und England unterbreiten Polen und Rumänien ein neues Angebot, SDB Nummer 26b, der französische Botschafter Corbyn äußerte Lord Halifax gegenüber, dass Marbeck versuche, die Möglichkeit einer französisch-britischen Garantie für Polen bei den Deutschen als Hebel zu benutzen. Das war genau der deutsche Standpunkt. 180 Untersuchung der Geschehnisse, die zur englischen Garantie für Polen führten. 28. März 1939. Der polnische Außenminister Beat erklärte dem deutschen Botschafter V. Moltke, dass, falls deutscherseits ein Versuch unternommen werden sollte, das Statut der Freien Stadt einseitig abzuändern, Polen hierin den Casus Belli sehen würde. Das gleiche gelte auch, wenn der Danziger Senat einen solchen Versuch unternehmen würde. Aus dem Bericht des französischen GESK-Fachträgers in Berlin geht hervor, dass die Tatsache von Verhandlungen zwischen Polen und Deutschland den Franzosen bekannt ist. Lord Halifax teilt dem britischen Botschafter in Paris mit, dass er dem französischen Botschafter gesagt habe, es sei offensichtlich, welch eine Schlüsselstellung die Stellung Polens wäre. Nach einem Bericht des britischen Botschafters KenARD an Lord Halifax sagte ihm der polnische Vize-Außenminister, die polnische Regierung habe zwar Gründe zu glauben, dass die Deutschen die drastischere Lösung der Annexion von Danzig verlangen möchten, aber im Augenblick gebe es keine Anzeichen einer drohenden Haltung Deutschlands. Die Grenze polnischer Konzessionen bestünde darin, dass Danzig eine freie Stadt bleibe, dass Polen aber zustimmen würde, die meisten der gegenwärtigen Einschränkungen der Danziger Souveränität fallen zu lassen und auch eine Autobahn durch den Korridor zuzustimmen, doch ohne Gewährung irgendwelcher extraterritorialer Rechte. 29. März 1939 Botschafter KenARD teilt Lord Halifax mit, dass er den Vize-Außenminister angesichts der hartnäckigen Berichte, dass Deutschland verschiedene Forderungen an Polen gerichtet hätte, gefragt habe, ob diese Berichte wahr wären. Der Vize-Außenminister habe zwar eine gewundene Antwort gegeben, musste jedoch die Tatsache deutscher Wünsche in der erwähnten Richtung zugeben. Allein hieraus ergibt sich, dass die Briten genaue Kenntnis von dem Charakter der deutsch-polnischen Verhandlungen in der letzten Zeit hatten. Sie kannten die deutschen Wünsche schon seit dem 25. Oktober 1938 aus mehreren Berichten. Lord Halifax beauftragt die beiden Botschafter in Warschau bzw. Bukarest, der polnischen bzw. rumänischen Regierung die vorgestern übermittelten Vorschläge zu unterbreiten. Aus dem Bericht des britischen Militärattaches ergibt sich, wie sehr man auf den von Deutschen versprochenen Staatsstreich in Deutschland hoffte, nichts als die innere Zerreißung Deutschlands kann uns retten. Haben wir irgendein Recht, eine solche Spaltung für mehr zu halten als für eine äußerste Möglichkeit, er fährt dann fort auszuführen, dass, um eine Spaltung hervorzurufen, etwas mehr erforderlich sei als die Fortsetzung der gegenwärtigen Härten und Unbequemlichkeiten, aber Krieg, und jetzt ein Krieg mit einer nahen Ostfront, würde die Deutschen hart und schnell treffen und dürfte wohl die erhofften Ergebnisse herbeiführen. 181 Untersuchung der Geschehnisse, die zur englischen Garantie für Polen führten ohne Krieg und mit zunehmendem Vorteil von Deutschlands östlichen Nachbarn dürften diese Resultate niemals erreicht werden. 30. März 1939 aus einem neuen Bericht der französischen Botschaft in Berlin ergibt sich, dass sie genaue Kenntnis hat vom Charakter der deutsch-polnischen Verhandlungen. Lord Halifax teilt den britischen Botschaftern in Moskau, Bukarest, Berlin und Paris das Fragemanöver mit, das am nächsten Tage im Unterhaus gestartet werden soll, um die Garantieerklärung für Polen abgeben zu können. Der Inhalt des Dokuments ist eindeutig. England hat nicht die geringsten Beweise dafür, dass Polen irgendwie durch Deutschland bedroht wäre. In der Anmerkung zu Dokument Nummer 566, SS 148, heißt es, bei der Untersuchung der verschiedenen Informationsstücke, die das Vorregistern Office bis zum 30. März 1939 erreicht hatten hinsichtlich eines möglichen deutschen Angriffs auf Polen, ergaben sich Widersprüche in den Ergebnissen. Es schien klar zu sein, dass es Herrn Hitlers schließliches Ziel wäre, Polen und Rumänien auszusondern oder zu neutralisieren, aber es gab nicht genug Beweise, um anzudeuten, welches der beiden Länder das erste Opfer einer deutschen Aggression sein würde. In einem Bericht, den Lord Halifax am 4. April 1939 an den britischen Botschafter KenARD in Warschau über ein Gespräch mit dem polnischen Botschafter Rakczynski am 30. März erstattete, führte er aus, dass er dem polnischen Botschafter auf die Frage, ob SMR in unmittelbarer Zukunft beabsichtige, hinsichtlich ihrer polnischen Politik eine öffentliche Erklärung abzugeben, gesagt habe, dass dies bis zum Abschluss der gegenwärtigen Verhandlungen unwahrscheinlich sei, wenn sich natürlich die Sache nicht plötzlich verschlechtern würde und es gäbe Grund zu fürchten, dass Deutschland eine sofortige Aktion beabsichtigen könnte. Rakczynski selbst habe, nach dem Stand der Beziehungen zwischen Polen und Deutschland innerhalb der letzten Tage befragt, erklärt, dass keine Verhandlungen, gleich welcher Art, mit Deutschland im Gange wären. Gegen Ende des letzten Jahres hätte Polen gehofft, mit Deutschland eine neue Danziger Regelung diskutieren zu können, aber es wäre nie möglich gewesen, diese Diskussion zu beginnen. Am Schluss des Gespräches habe Graf Rakczynski erklärt, er glaube tatsächlich nicht, dass Deutschland einen unmittelbaren Angriff auf Polen plante. Der britische Botschafter Phipps teilte aus Paris mit, dass die französische Regie Rang der vorgeschlagenen Antwort auf die angekündigte Parlamentsanfrage zugestimmt habe und keinen unmittelbaren Coup gegen Polen befürchte. Botschafter Ken ARD teilt Lord Halifax mit, dass Außenminister Beck sofort ohne Zögern der beabsichtigten Antwort auf die Parlamentsfrage zugestimmt habe. Sowohl der deutsche Botschafter als auch MR Beck hätten ihm heute versichert, dass die deutsche Regierung keinerlei Forderung in der Art eines Ultimatums gestellt habe und dass es keine Anzeichen dafür gäbe, dass sie in der unmittelbaren 182 Untersuchung der Geschehnisse, die zur englischen Garantie für Polen führten, Zukunft einen drohenden Schritt zu machen beabsichtige. Botschafter Ken ARD legt Lord Halifax vor, in die beabsichtigte britische Erklärung das Wort UN provoziert einzufügen. 31. März 1939 Lord Halifax teilt Botschafter Ken ARD den Text der britischen Garantieerklärung für Polen mit und dass er bis da los sehen habe, das vorgeschlagene Wort unprovoziert Nidat einzufügen. Ministerpräsident Chamberlain gab im Unterhaus die Garantieerklärung für Polen ab. In der Debatte frug der Abgeordnete M.A. Henderson, lieber darf ich den Premierminister fragen, ob er angesichts der Spannung, die zwischen Deutschland und Polen augenblicklich zweifellos besteht, irgendetwas davon erfahren hat, dass die deutsche Regierung an die polnische herangetreten ist, um eine friedliche Aussprache über ihre Differenzen herbeizuführen. Chamberlain, ich habe bisher von keinem solchen Schritte Kenntnis. Gegen die Unwahrheit dieser Behauptung lässt sich ein ganzes Dutzend Beweise anführen. Aus dieser Zusammenstellung der Gestainisse, die zur Erklärung der englischen Garantie an Polen führten, können wir folgende Tatsachen erkennen. 1. Am 14. und 15. März wusste die britische Regierung Nöder nicht, welche praktischen Schlussfolgerungen sie im Hinblick auf die slowakische Selbstständigkeitserklärung und Schaffung des Protektorates Böhmen und Mähren ziehen sollte. 2. Am 16. März ereignete sich im Vordergrund der Gestainisse nichts, was uns klaren Aufschluss über die zukünftige britische Haltung geben könnte. 3. Am Morgen des 17. März erst kündigte Lord Halifax dem amerikanischen GE-Chefsträger Johnson an, dass Ministerpräsident Chamberlain am Abend in Birmingham eine ziemlich steife Rede halten werde, also die englische Haltung klar machen würde. Wenn dabei Lord Halifax nicht bereit war, sich darüber zu äußern, ob England gegenwärtig Rumänien oder Polen zu Hilfe oder nicht zu Hilfe eilen würde, so steckte dahinter ein Geheimnis, denn normalerweise hätte für Lord Halifax kein Grund bestanden, dem amerikanischen Vertreter zu verschweigen, zu WELCAM vorgehen sich England entschlossen hatte. Über die bevorstehende Aktion Tilea konnte ja Lord Halifax noch nicht sprechen, weil er davon noch gar nichts wusste. Er hätte also ruhig über etwaige Absichten sprechen können, dem angeblich bedrohten Polen zu Hilfe zu eilen, wenn es sich tatsächlich bedroht gefühlt haben würde. Wir haben gesehen, dass dies keineswegs der Fall war, und zwar weder in englischer noch in polnischer Sicht. Es muss sich also vor dem Morgenbesuch Johnsons etwas anderes ereignet haben, was die englische Kursschwenkung veranlasste, die in wenigen Tagen zum folgenschwersten und absurdesten Schritt der englischen Geschichte, nämlich zur Garantie an Polen führte. 183 Untersuchung der Geschehnisse, die zur englischen Garantie für Polen führten, nach der öffentlichen Meinung der ganzen Welt kann das nur der deutsche Marsch nach Prag gewesen sein. Gewiss hat dieser überraschende Schritt die nicht so mit den Tatsachen vertraute britische Bevölkerung schockiert. Die britische Regierung hat sich aber nicht darauf beschränkt, ihre Schwenkung mit Prag allein zu begründen, denn eine eingehende Diskussion hätte unweigerlich zutage gebracht, dass der deutsche Schritt angesichts des völligen Zerfalls der Tschechoslowakei ganz folgerichtig war, wenn Deutschland große Gefahren für seine Zukunft ausschalten wollte. Der schottische Geistliche Peter Harnickel sagt daher in seinem Buche Englands Krieg gegen Deutschland mit Recht, obwohl Chamberlain und Halifax die britische Öffentlichkeit unter dem Eindruck ließen, Hitlers Besetzung von Prag habe sie davon überzeugt, dass er ein verantwortungsloser Aggressor sei, der sein Versprechen hinsichtlich seiner territorialen Ansprüche gebrochen habe, und das eben habe zu Chamberlains ablehnender Haltung gegenüber Hitler geführt, so waren sie doch klug genug, den Fall Prag nicht zum offiziellen Anlass ihres Kurswechsels gegenüber Deutschland zu machen. Sie waren sich klar darüber, dass eine derartige Behauptung jeder Grundlage entbehre. S116, die Tatsachen bei der Schaffung des Protektorats Böhmen und Mähren hätten Chamberlain und Halifax auch in erhebliche Verlegenheit gebracht, würden sie offiziell starken Protest dagegen eingelegt haben. England hatte es abgelehnt, die in München festgelegten tschechischen Grenzen zu garantieren. Chamberlain und Halifax hatten die chaotischen Zustände in der Tschechoslowakei am Ende des Winters und im Frühjahr 1939 wohl erkannt und wussten, dass Deutschland energisch durchgreifen musste, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Im Lauf der Zeit zeigte sich immer deutlicher, dass Hitler die Tschechen versöhnlich, ja sogar großzügig behandelte. So wäre es ein grober Fehler gewesen, sich diplomatisch gegen das Protektorat in den Akten festzulegen. Dafür machten sie in der öffentlichen Propaganda, die das britische Volk an ihren rücksichtslosen Standpunkt gegenüber Deutschland gewöhnen sollte, umso reichlicher Gebrauch davon. Wie wenig gewiss sehnhaft und wahrheitsliebend die britische Propagandamaschine war, kann man an der Tatsache erkennen, dass sie allen Ernstes die Behauptung aufstellte, die Besetzung Prags beweise nunmehr endgültig den Beginn von Hitlers Welteroberungsprogramm, S118, es musste also eine neue deutsche Angriffsdrohung in die brodelnde Sie der antideutschen Propaganda geworfen werden. Bestens hierzu geeignet erschien Lord Halifax die ihm vom Gesandten Tillea am Spätnachmittag des 17. März überbrachte Nachricht von dem angeblichen deutschen Ultimatum, von dem dieser kurz zuvor dem amerikanischen Botschafter Kennedy kein Wort erzählt hatte. Da in Bukarest gerade deutsch-rumänische Wirtschaftsverhandlungen stattfanden, erschien diese Behauptung für Leichtgläubige nicht ganz unwahrscheinlich. Wenn man sich zwar über die Kurzlebigkeit dieser Behauptung klar war, so konnte man doch hinter und mit der hierdurch hervorgerufenen neuen Aufregung die Inszenierung der 184 Untersuchung der Geschehnisse, die zur englischen Garantie für Polen führten, eigentlichen Hauptaktion gut verstecken. Diese Hauptaktion des Monat März war die Planung und Durchführung der englischen Garantie für das völlig unbedrohte Polen. Dem aufmerksamen Leser wird klar geworden sein, dass vor dem Besuch des amerikanischen Geschäftsträgers bei Lord Halifax, also spätestens am 16. März ein bestimmtes Ereignis die englische Politik entscheidend beeinflusst haben muss. Wenn er sich nun im Vordergrund der Geschehnisse auf die Suche nach einem solchen Ereignis begeben würde, das offensichtlich bestimmt und geeignet war, diese Beeinflussung herbeizuführen, so würde er dort vergeblich suchen und wahrscheinlich bei den hintergründigen Geschehnissen auf das stoßen, was ich unter dem 16. März ausgeführt habe. Die dort erwähnten Spuren würden zwar ausreichen, um ein zweifelsfreies Bild des fraglichen Ereignisses zu zeichnen, doch will ich gerade in diesem Falle nicht darauf verzichten, der Gründlichkeit das Opfer einer späteren ausführlicheren Veröffentlichung zu bringen, auch auf die Gefahr hin, dass viele Leser noch weiterhin geneigt sein werden, die Protektoratslösung als Grund für die englische Kursänderung anzusehen. Die englischen Historiker Gilbert und Gott schreiben auf Seite 187 ihres Buches Der gescheiterte Frieden, die Inspiration war die Quelle eines schroffen Kurswechsels, die Inspiratoren konnten sie natürlich nicht kennen. Stern die Zusammenstellung der Ereignisse, die zur Garantie an Polen führten, widerlegt auch eindeutig den billigen Versuch, durch einen chronologischen Trick die englische Verantwortung für die Folgen der Garantie abzustreiten. Man glaubte, die Wahrheit nach folgendem Muster betrügen zu können, das uns Außenminister Barnett lieferte: Man hat vor und nach dem 3. September 1939 vielfach den Akt besprochen, durch den die britische Regierung Polen ihre Garantie gab. Es ist sogar behauptet worden, dass dieser Blankoscheck es gewesen sei, der jede Annäherung zwischen Warschau und Berlin verhindert habe. Nun, das alles ist nicht stichhaltig. Der endgültige Bruch zwischen Deutschland und Polen in der Danziger Frage ist am 26. März erfolgt. Er ging also den Erklärungen Chamberlains vom 31. März im Unterhaus und dem Angebot der britischen Garantie zeitlich voraus. Barnett, S196, auch Peter Harnikel glaubt auf diesen Trick nicht ganz verzichten zu können, denn er schreibt in seinem Buche Englands Krieg gegen Deutschland, S167, von einige antibritische Schriftsteller haben England die Hauptverantwortung für den Polenkrieg wie auch den Europäischen Krieg zugeschrieben, weil es die Polen Oktober 1938 an inspiriert habe, die deutschen Vorschläge abzulehnen und den 185 kritische Stimmen zur britischen Garantie für Polenkriegverhandlungen vorzuziehen. Das entspricht nicht den Tatsachen. Die Politik Polens bis zum 27. März war polnischen Ursprungs und entsprach polnischen Wünschen. Es ist allerdings höchst wahrscheinlich, dass England sich den Polen in der Hoffnung verpflichtete, sie in ihrer Halsstarrigkeit gegenüber Deutschland zu bestärken und England damit in die Lage zu versetzen, Hitler in den Krieg zu manövrieren, ehe er noch zu stark wurde, um ihn noch besiegen zu können. Die beiden oben genannten Historiker haben auf der gleichen Seite ganz richtig festgestellt, Beck hatte England gestattet, seine Grenzen zu garantieren. In der dazugehörenden Anmerkung Nummer 34 verweisen sie auf das britische Dokument Nummer 518 vom 24. März 1939, das der Leser im DB Nummer 24 findet. Kritische Stimmen zur britischen Garantie für Polen, der englische Historiker Thiele, die keine Skrupel gehabt haben, Ben Esch im Stich zu lassen, fühlten sich in der moralinsaueren Beschränktheit eines sich bessernden Trunkenboldes verpflichtet, jeder Laune Becks zu folgen, A.J.P. Thiele, die Ursprünge des Zwei-Weltkrieges, S290, Stern Winston Churchill vor seiner Machtergreifung, die Garantieerklärung an Polen wurde von den Führern aller Parteien und Gruppen im Unterhaus gutgeheißen. Gott stehe uns bei, wir können nicht anders, sagte ich dazu. An dem Punkte, den wir erreicht hatten, war es ein notwendiger Schritt. Aber niemand, der die Lage erfasste, konnte daran zweifeln, dass er aller menschlichen Voraussicht nach einen großen Krieg bedeutete, in den auch wir verwickelt werden mussten. Zum Wie konnten wir überdies Polen schützen oder unsere Garantie verwirklichen? Nur durch eine Kriegserklärung an Deutschland, nun war es mit der britischen und französischen Nachgiebigkeit vorbei. Endlich war es zu einer Entscheidung gekommen, im ungünstigsten Augenblick und unter den unbefriedigsten Verhältnissen, zu einer Entscheidung, die mit Gewissheit Niedermetzeln von Millionen Menschen führen musste. Das Kabinett war allmählich davon überzeugt, dass das nationalsozialistische Deutschland Krieg bedeutete, und der Premierminister bot in jeder noch offenstehenden Richtung Garantien an und schloss Bündnisse ab, ohne Rücksicht darauf, ob wir den betreffenden Ländern irgendwelche tatsächliche Hilfe zu leisten vermochten. Auf die Garantie an Polen folgten die Garantien an Griechenland und Rumänien und darauf das Bündnis mit der Türkei. Churchill I., S421 bis 423, 186 kritische Stimmen zur britischen Garantie für Polen. Liddell Hart, der englische Militärsachverständige, Die unqualifizierten Bedingungen dieser Garantie legten Britanniens Schicksal in die Hände der Herrscher Polens. Männer von sehr zweifelhaftem und unbestehen in der Tat, die polnische Garantie war der sicherste Weg im Urteilsvermögen Weg, eine frühe Explosion und einen Weltkrieg hervorzubringen. In ihr verbanden sich ein Maximum an Versuchungen und offener Provokation. Sie reizte Hitler, die warum akzeptierten die Polen ein solch fatales Angebot? Teilweise Unmöglichkeit der Realisation dieser Garantie. Zu zeigen, während sie die stirnackigen Polen noch viel weniger beeinflusste, Konzessionen zu machen, es aber gleichzeitig Hitler unmöglich machte, sich zurückzuziehen, ohne Gesicht zu verlieren, weil sie eine absurd übersteigende Idee ihrer eigenen Stärke hatten aus rein persönlichen Faktoren, Oberst Beck erzählte kurz danach, dass er sich zur Annahme der englischen Garantie innerhalb der zum zweimaligen Abstoßen der Zigarettenasche notwendigen Zeit entschieden hatte. Er erklärte weiter, dass er es während seiner Unterredung mit Hitler im Januar für hart gefunden hatte, Hitlers Bemerkung, er müsse Danzig haben, herunterzuschlucken und dass er es als seine Chance ansah, als ihm das britische Angebot gemacht wurde, Hitler eine Backpfeife zu verabreichen. Dieser Impuls war nur zu typisch für die Art und Weise, in der das Schicksal von Völkern oft entschieden wird. B.H. Little Heart, House War Really Started, Picture Post 3-9-49, Stern Peter Harnikel in Britanniens Irrtum, die Garantierede war die verhängnisvollste Rede, die je ein Premierminister gehalten hat. Ob er nun für dieses Kabinett sprach oder nicht, er dachte nicht an Befragung des Volkes, dass die bitteren Früchte seiner gedankenlosen und törichten Worte würde ernten müssen und erntete. Die britische Regierung musste sich klar darüber sein, dass sie ihre Garantie nie die Polen ließen sich täuschen, sie zeigten sich nun mehrmals erfüllen konnte. Sie her und herausfordernd gegen Deutschland. Der Blankoscheck an Polen wie sagte, ich kümmere mich nicht darum, ob du im Recht bist oder nicht, sobald Deutschland dich angreift, werde ich ihm zu deiner Verteidigung den Krieg erklären. Und dies wollen törichte Menschen eine großartige und noble Gebärde nennen. Es war ein grundsatzloses, nichtiges Versprechen, das nur durch den persönlichen Hass gegen Hitler veranlasst wurde. Der Leser möge sich fragen, was man einst in England gedacht hätte, wenn eine andere Großmacht ihm diktiert hätte, was es in Bezug auf Irland oder Portugal oder Kanada oder Indien oder zu lassen habe. Wir müssen uns daran erinnern, dass das künstlich schaffene Polen von 1919 eine Diktatur zu dem ausgesprochenen Zweck errichtet worden war, zusammen mit der abscheulichen Abtrennung Danzigs Deutschland einzuschnüren. Fragen wir uns doch, weil zu 94 Grad Obitis he zu tun GI 187 kritische Stimmen zur britischen Garantie für Polen statt sich damit abfinden würde, unter fremder Herrschaft zu bleiben, und was England gefühlt hätte, wenn es durch einen Korridor von Stiotland getrennt worden wäre und in seinem neuen Body Englands Krieg gegen Deutschland, zum Wesen dieser Garantie gehörte ferner die vage und ungewisse Möglichkeit ihrer Einhaltung. Haben Chamberlain oder seine Regierung wirklich geglaubt, sie könnten, wenn sie Deutschland angriffen, die Unantastbarkeit und Souveränität Polens angesichts des deutschen Widerstandes aufrechterhalten? Man weiß nicht, ob sie die militärischen Möglichkeiten erwogen haben oder nicht. Es gibt offenbar keinen Beweis dafür, dass sie das taten. Wenn sie es nicht taten, dann gaben sie ein wertloses Hilfsversprechen ab, setzten Polen der Vernichtung aus und ihr eigenes Land einer furchtbaren, sinnlosen Zerstörung. Wenn sie es doch taten, dann muss ihnen klar gewesen sein, dass sie nicht in der Lage waren, ihrer Verpflichtung nachzukommen, S-185. Wenn schließlich Chamberlain ahnte, dass England nicht in der Lage sein würde, die Invasion in Polen und die Beschneidung seiner Souveränität zu verhindern, war es da nicht ein Verbrechen, seine Nation und, wie er wusste, auch Frankreich in ein Abenteuer hineinzuziehen, das nicht erfolgreich sein konnte. Idealisten können darauf erwidern, ob erfolgreich oder nicht, die einzig vertretbare moralische Einstellung sei die, für eine rechtschaffene Sache alles einzusetzen. Aber selbst wenn man annimmt, es sei eine rechtschaffene Sache gewesen, was in der Tat fraglich ist, so ist ein solcher Idealismus nur auf das private Verhalten eines Einzelmenschen anwendbar und nicht auf Unternehmungen, in die Leben und Schicksal anderer, S-187, waren hineingezogen werden. S-186, es war lediglich ein an Deutschland grenzendes Land, und Chamberlain ging die Verpflichtung nicht aus irgendeiner berechtigten Sorge um Polen oder aus dem aufrichtigen Wunsch oder der Vermutung ein, Polen gegen einen deutschen Angriff zu schützen. Vielmehr war es der Hauptzweck der Verpflichtung, die politischen Fantasien, den Dünkel und die Hartnäckigkeit der Polen in ausnützender Absicht zu steigern, den polnischen Widerstand gegen eine friedliche Regelung mit Deutschland zu stärken und so einen Präventivkrieg gegen Deutschland zu ermöglichen. Es ist häufig gesagt worden, England habe in Wirklichkeit Deutschlands berechtigten Ansprüchen nichts in den Weg gelegt, es habe vielmehr jederzeit seine ausdrückliche Bereitschaft bekundet, friedliche Verhandlungen zwischen Deutschland und Polen zu fördern. Das geschah auch, aber Chamberlain und Halifax wussten genau, dass Deutschland wenig oder gar keine Aussicht hatte, durch Verhandlungen mit Polen zu seinem Recht zu kommen. Die Verpflichtung gegenüber Polen zum militärischen Beistand im Frühjahr 1939 somit eine der kurzsichtigsten Verpflichtungen, die je eine Nation einer andere gegenüber eingegangen ist. Sie hat unmittelbar und sehr schnell zum zweiten, S-189, 188 kritische Stimmen zur britischen Garantie für Polen Weltkrieg geführt. Wenn man einzelne Menschen in England dafür verantwortlich machen kann, dann im Wesentlichen Halifax und Cumberland, und wenn irgendeine Regierung, dann in der Hauptsache die britische. Doch sollte man Chamberlain und Halifax nicht ausschließlich beschuldigen? Sie sind von vielen einflussreichen Männern Englands wie Churchill, Duff Cooper, Vance E.T.T. Art, Eden und Attlee zum Kriege gedrängt worden, S190, D.V. Ironie der Geschichte, eine unerhörte politische Sensation, die polnische Exilregierung in London hat durch Laval beim Reich anfragen lassen, ob dieses gewillt sei, die Garantie Polens gegenüber den Aspirationen der Sowjets zu übernehmen, angeblich im Mai 1944, Wilfred von Avan, mit Goebbels bis zum Ende, S267, selbst wenn Hitler eine Verständigung gewollt hätte, so wäre sie doch am polnischen Größenwahn gescheitert. Schon 2. März 1939 riefen Pendel nie 1939, Pulle erreicht BL Stern Lubecka, Lübeck. Seeredner in Lumulta Ligon Massenversammlungen die Parole aus, RIUL nach Danzig. Auf nach Berlin. Bei LIGEND sende ich Ihnen ein Zeitungsinskrat aus N Rechtzeit. Es fordert mit historischer Begründung die Verschiebung der polnischen Westgrenze bis Lübeck und Leipzig, deren Namen auf dieser Karte polnisch geschrieben sind. Berlin Karl Peters, entnommen aus der Illustrierten Stern, 189-2 die deutschen Memoranden vom 27. April 1939 an Polen und England sowie deren Antworten darauf. Memorandum der deutschen Regierung an die polnische Regierung vom 27. April 1939 aus ADAPBD. 6 Nummer 276 Berlin, den 27. April 1939 die deutsche Regierung hat durch die von polnischer und britischer Seite öffentlich bekannt gegebenen Erklärungen Kenntnis von dem bisherigen Ergebnis und dem Endziel der neuerdings zwischen Polen und Großbritannien geführten Verhandlungen erhalten. Danach haben die polnische und britische Regierung eine vorläufige, demnächst durch ein Dauerabkommen zu ersetzende Vereinbarung GE getroffen, die Polen und Großbritannien den gegenseitigen Beistand für den Fall GE gewährleisten soll, dass die Unabhängigkeit eines der beiden Staaten direkt oder indirekt bedroht wird. Die deutsche Regierung sieht sich gezwungen, der polnischen Regierung hierzu Folgendes mitzuteilen: Als sich die nationalsozialistische Regierung im Jahre 1933 der Aufgabe einer Neugestaltung der deutschen Außenpolitik zuwandte, war es nach dem Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund ihr erstes Ziel, die Beziehungen zwischen Deutschland und Polen auf eine Grundlage zu stellen. Der Führer des Deutschen Reichs und der verewigte Marschall Pilsudski begegneten sich damals in dem Entschlüsse, mit den politischen Methoden der Vergangenheit zu brechen und für die Behandlung aller die Beziehungen der beiden Länder betreffenden Fragen den Weg einer unmittelbaren freundschaftlichen Verständigung von Staat zu Staat zu eröffnen. Durch den unbedingten Verzicht auf jede Anwendung von Gewalt gegeneinander sollte eine Friedensgarantie geschaffen werden, um den beiden Regierangehen die große Aufgabe zu erleichtern, für alle Probleme politischer, wirtschaftlicher und kultureller Art Lösungen zu finden, die auf einem gerechten und billigen Ausgleich der beiderseitigen Interessen beruhten. Diese Grundsätze, die in der deutsch-polnischen Friedenserklärung vom 26. Januar 1934 in vertraglich bindender Form festgelegt wurden, waren dazu bestimmt und haben in der Tat den Erfolg gehabt, in der Entwicklung der deutsch-polnischen Beziehungen eine völlig neue Phase einzuleiten. Dass sie sich zum Nutzen beider Völker in der Praxis bewährt haben, beweist die politische Geschichte der letzten 5 Jahre und ist noch am 26. Januar DJ, dem 5. Jahrestag der Unterzeichnung der Erklärung, von beiden Seiten öffentlich ausgesprochen worden, Betonung des übereinstimmenden Willens, den im Jahre 1934 festgelegten Grundsätzen auch in Zukunft treu zu bleiben. Unter 190 die deutschen Memoranden vom 27. April 1939 an Polen und England mit diesen vor wenigen Monaten abgegebenen feierlichen Erklärungen steht die jetzt von der polnischen Regierung mit der britischen Regierung abgeschlossene Vereinbarung in einem so offenbaren Widerspruch, dass die deutsche Regierung von einer so plötzlichen und radikalen Schwenkung der polnischen Politik nur mit Erstaunen und Befremden Kenntnis nehmen kann. Die neue polnisch-britische Vereinbarung ist, wie ihre endgültige Formulierung auch gestaltet werden mag, von beiden Partnern als regelrechter Bündnispakt gedacht, und zwar als ein Bündnispakt, der sich nach seiner allgemein bekannten Vorgeschichte und nach der ganzen Ehe der politischen Verhältnisse ausschließlich gegen Deutschland richtet. Aus der von der polnischen Regierung jetzt übernommenen Verpflichtung ergibt sich, dass Polen in einem etwaigen deutsch-englischen Konflikt durch einen gegen Deutschland gerichteten Angriff gegebenenfalls auch dann einzugreifen beabsichtigt, wenn dieser Konflikt Polen und seine Interessen überhaupt nicht berührt. Das ist ein direkter und flagranter Verstoß gegen den in der Erklärung von 1934 vereinbarten Verzicht auf jede Anwendung von Gewalt. Der Gegensatz zwischen der deutsch-polnischen Erklärung und der polnisch-britischen Vereinbarung greift aber in seiner Tragweite noch wesentlich über diesen Punkt hinaus. Die Erklärung von 1934 sollte das Fundament dafür sein, unter dem Schutz der vereinbarten Friedensgarantie alle zwischen den beiden Ländern auftauchenden Fragen frei von internationalen Verflechtungen und Kombinationen in direkter, von außen nicht beeinflusster Auseinandersetzung zwischen Berlin und Warschau zu regeln. Ein solches Fundament setzt selbstverständlich das volle gegenseitige Vertrauen der beiden Partner sowie auch die Loyalität der politischen Absichten jedes Partners gegenüber dem anderen Partner voraus. Dagegen hat die polnische Regierung durch den jetzt von ihr gefassten Beschluss, in ein gegen Deutschland gerichtetes Bündnisverhältnis einzutreten, zu erkennen gegeben, dass sie der ihr von der deutschen Regierung unmittelbar zugesicherten Friedensgarantie das Beistandsversprechen einer dritten Macht vorzieht. Zugleich muss die deutsche Regierung daraus entnehmen, dass die polnische Regierung zurzeit keinen Wert mehr darauf legt, für deutsch-polnische Fragen die Lösung in direkter freundschaftliche Auseinandersetzung mit der deutschen Regierung zu suchen. Damit hat die polnische Regierung den Weg verlassen, der im Jahre 1934 für die Gestaltung der deutsch-polnischen Beziehungen vereinbart worden ist. Die polnische Regierung kann sich nicht darauf berufen, dass die Erklärung von 1934 die von Polen oder Deutschland schon vorher nach anderer Seite hin übernommenen Verpflichtungen unberührt lassen sollte, und dass mithin neben ihr auch die Bündnisvereinbarungen zwischen Polen und Frankreich in Geltung geblieben sind. Das polnisch-französische Bündnis war im Jahre 1934, als Polen und Deutschland an die Neugestaltung ihrer Beziehungen herantraten, eine gegebene Tatsache. Die deutsche Regierung konnte sich mit dieser Tatsache abfinden, weil sie erwarten dürfte, dass die ewigen Gefahren des aus einer Zeit schärfsten Deutsch 191 die deutschen Memoranden vom 27. April 1939 an Polen und England polnischen Gegensatzes stammenden polnisch-französischen Bündnisses durch die Anbahnung freundschaftlicher Beziehungen zwischen Deutschland und Polen selbst immer mehr an Bedeutung verlieren würden. Der Eintritt Polens in ein Bündnisverhältnis mit Großbritannien, der jetzt 5 Jahre nach Vereinbarung der Erklärung von 1934 erfolgt ist, kann deshalb politisch mit dem Inkraftbleiben des polnisch-französischen Bündnisses in keiner Weise verglichen werden. Mit diesem von neuen Bündnis hat sich die polnische Regierung einer von anderer Seite inaugurierten Politik dienstbar gemacht, die das Ziel der Einkreisung Deutschlands verfolgt. Die deutsche Regierung hat ihrerseits zu einer derartigen Änderung der polnischen Politik nicht den geringsten Anlass gegeben. Sie hat der polnischen Regierung bei jeder sich bietenden Gelegenheit sowohl öffentlich als auch in vertraulichen Besprechungen die bündigsten Versicherungen dafür gegeben, dass die freundschaftliche Entwicklung des deutsch-polnischen Verhältnisses ein wesentliches Ziel ihrer Außenpolitik sei und dass sie in ihren politischen Entschlüssen jederzeit auf die Achtung berechtigter polnischer Interessen Bedacht nehmen werde. So hat auch die Durchführung der von Deutschland im März DJ zur Befriedung Mitteleuropas eingeleiteten Aktion die polnischen Interessen nach Ansicht der deutschen Regierung in keiner Weise beeinträchtigt. Im Zusammenhang mit dieser Aktion ist es zur Herstellung einer polnisch-ungarischen Grenze gekommen, die von polnischer Seite stets als ein wichtiges politisches Ziel bezeichnet worden ist. Überdies hat die deutsche Regierung aber unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass sie bereit sei, sich mit der polnischen Regierung freundschaftlich auseinanderzusetzen, falls diese etwa ihrerseits der Ansicht sein sollte, dass sich für sie aus der Neugestaltung der Verhältnisse in Mitteleuropa neue Probleme ergeben hätten. Im gleichen freundschaftlichen Geiste hat die deutsche Regierung versucht, eine Regelung der einzigen noch zwischen Deutschland und Polen stehenden Frage, der Danziger Frage, in Gang zu bringen. Dass diese Frage einer Neuregelung bedarf, ist von deutscher Seite Polen gegenüber seit Jahr und Tag betont und von polnischer Seite auch nicht bestritten worden. Seit längerer Zeit hat die deutsche Regierung immer wieder versucht, die polnische Regierung davon zu überzeugen, dass durchaus die Möglichkeit einer den Interessen beider Teile gerecht werdenden Lösung gegeben sei und dass mit der Beseitigung dieses letzten Hemmnisses es der Weg für eine aussichtsreiche politische Zusammenarbeit Deutschlands und Polens freigemacht würde. Die deutsche Regierung hat sich hierbei nicht auf allgemeine Andeutungen beschränkt, sondern der polnischen Regierung, und zwar zuletzt Ende März DJ in freundschaftlicher Form eine Regelung auf folgender Grundlage geschlagen: Rückkehr Danzigs zum Bindung zwischen Ostpreußen und dem Reich, dafür Anerkennung des ganzen polnischen Korridors und der gesamten polnischen Westgrenze, Abschluss eines Nichtangriffspakts für 25 Jahre.